Zum Tag des Kampfes gegen den US-Imperialismus, 25. Juni, gab es am 25. Juni auf dem Kim Il-sung-Platz eine Massenkundgebung der Stadt Pyongyang. Daran nahmen teil Park Bong-ju, Choi Ryong-hae und weitere führende Kader der Partei und des Staates. Der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Funktionäre der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen sowie die leitenden Mitarbeiter der Fabriken, Betriebe, genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe, Universitäten und Hochschulen, die Werktätigen, Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang. Zugegen waren dabei auch die in der sozialistischen Heimat weilenden Auslandskoreaner und der Vertreter der Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas in Pyongyang. Die diplomatischen Vertreter vieler Länder und die Angehörigen der ausländischen Botschaften und des Korps der Militärattaches in der TVJK und weitere ausländische Gäste waren dazu eingeladen. Die Redner betonten, seit dem Ende des Koreakrieges seien über 60 Jahre vergangen, aber die US-Imperialisten halten nach wie vor ungerechterweise Südkorea besetzt und verüben ununterbrochen die Machenschaften zur Erdrosselung der TVJK, statt aus ihrer schandhaften Niederlage im Koreakrieg eine gebührende Lehre zu ziehen. Sogar hätten sie eine extreme Provokation unternommen, wobei sie die Realisierbarkeit der verruchten Kopfjagdoperation für die Beseitigung des Führungsgremiums der koreanischen Revolution und den Umsturz der Staatsordnung der TVJK überprüft hätten. Wenn die USA und Südkorea trotz der wiederholten Warnung der TVJK ihre Würde und Souveränität selbst im geringsten verletzen, werde diese die feindliche Zitadelle in Schutt und Asche legen, den Kriegsherd völlig beseitigen und die historische Sache der Wiedervereinigung des Vaterlandes unbedingt erfüllen, so haben die Redner hervor. Anschließend gab es eine Massendemonstration. An diesem Tag fanden in allen Bezirken, Städten und Kreisen aus gleichem Anlass Massenkundgebungen statt.